SWR 2 Krimi. Brenners letzter Fall. Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott. Bearbeitung Beate Möller. Was wollen Sie noch von mir? Ich bin noch längst freigesprochen. Genau darum suchen wir immer noch den Mörder. Wir müssen neue Ermittlungen aufnehmen und es ist nur zu Ihrem Vorteil, wenn Sie kooperieren. Glauben Sie mir, wäre das nicht lästig? Also gut, was wollen Sie wissen? Fangen wir mit Ihrer Familie an. Familie Bodenfeld. Aber ich fühle mich schon lange nicht mehr so. Mein Erbanteil an der Firma habe ich meinem Schwager Robert Molzahn verkauft. Geld kann man auf dieser Welt kinderleicht ausgeben. Waren Sie schon mal in Monte Carlo? Wissen Sie, was ein Ferrari kostet? Nein. Ja. Und wie teuer schöne Frauen sind und Colliers bei Tiffany? Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Ach, fantastische Jahre. Nicht viele, aber was für welche. Hat mir unheimlich Spaß gemacht. Tut mir kein bisschen leid. Also, irgendwann war das Komma auf dem Konto zu weit links. Ende der Vorstellung. Und dann? Dann habe ich Katrin kennengelernt. Meine Frau war Verkäuferin im Juweliergeschäft. Vielleicht hat sie gedacht, wenn man Bodenfeld heißt, ist das optimal zum Heiraten. Immerhin hat sie mich dazu gebracht, dass ich mit den letzten Kröten einen Zeitungsladen übernommen habe. Nicht gerade eine Goldgrube. Aber man kann davon leben. Und lernt viele Leute kennen. Und jetzt? Katrin hat mich verlassen. Wegen Robert Molzahn. Mein Schwager hat sie mir ausgespannt, selbst wenn er jetzt tot ist. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Dass er jetzt tot ist? Keine Ahnung, fragen Sie doch Brenner. Nein, dass Molzahn sie ihnen ausgespannt hat. Ziemlich einfach. Katrin hat gemerkt, dass der Name Bodenfeld allein nicht das bringt, was sie sich erhofft hat. Naja, und dann hat sich mein Schwager für sie interessiert. Bei seinem Reichtum und seiner Position war die Sache dann schnell gelaufen. Katrin ist eine verdammt attraktive Frau. Ja. Ja, und ich liebe sie. Immer noch? Ja. Aber sie glaubt, ich habe Robert umgebracht aus Eifersucht. Sie legt sofort auf, wenn ich anrufe. Staatsanwalt Brenner hat gesagt... Staatsanwalt Brenner, der Mann ist ja total übergeschnappt. Der hat sich da in was reingesteigert. Das ist ein erfahrener Staatsanwalt. Verknöchert und verbohrt. Der war ja überfällig für die Pensionierung. Und ich war ausgerechnet sein letzter Fall. Der Mann ist ja gemeingefährlich. Ich kann auch gleich aufhören. Der Name Bodenfeld bedeutet viel Geld und... feinste Gesellschaft. Wie hat Ihr Vater es angestellt, so reich zu werden? Gibt's da ein Geschäftsgeheimnis? Mein Vater war sehr fleißig. Sehr clever. Gibt nicht viele Branchen, in denen man die Leute so leicht übers Ohr hauen kann. Überlegen Sie mal, alte Möbel, alter Schmuck. Wer versteht denn wirklich was davon? Mein Vater hat das ausgenutzt. In London hat er eine große Werkstatt eingerichtet. Da werden alte Möbel restauriert. Ja, also so nennt man das, restauriert. Hm. Kostbare Stücke aus allen möglichen Epochen. Rokoko, Chippendale, Biedermeier, Jugendstil, was sie wollen. Was glauben Sie, mit welchen Methoden da gearbeitet wird? Da kommt vergammelter Bruch in die Werkstatt und rauskommen edle alte Stücke. Vitrinen, Sekretäre, eine ganze Wohnungseinrichtung, ohne jeden Kratzer. Und mein Vater hat es fertiggebracht, aus dem Namen Bodenfeld ein Markenzeichen für Antiquitäten zu machen. Der Name muss bezahlt werden. Ja. Ja, das ist das ganze Geschäftsgeheimnis. Das hört sich ja alles ein bisschen nach Betrug an, ne? Ja, er hat immer gesagt, die Grenzen zwischen Original und Kopie sind fließend. Ja, ist das nicht hübsch formuliert? Fließend? Warum haben Sie denn die Firma nicht weitergeführt nach dem Tod Ihres Vaters? Wollen Sie immer noch keinen? Nein, danke, ich bin im Dienst. Sie sind doch der einzige Sohn. Bin gar nicht erst eingestiegen. Hab nie Lust gehabt zu diesem Geschäft. Ja. Und außerdem gab es in der Firma einen sehr ehrgeizigen Prokuristen. Robert Molzer. Der wusste genau, warum er meine Schwester Britta geheiratet hat. Das Hätschelkind meiner Mutter. Britta war immer die Nummer eins. Begabt, fleißig, attraktiv. Ich war eigentlich von Anfang an das schwarze Schaf. Ist ja auch was dran, wie man sieht. Ne? Ihr Schwager Robert Molzahn ist dann der Nachfolger Ihres Vaters geworden. Der neue Chef der Antiquitätenfirma Bodenfeld. Mhm. Meine Mutter und Britta und ich haben jeder ein Drittel geerbt. Und ich habe meinen Firmenanteil an meinen Schwager verkauft. Robert hat mich sogar ganz anständig bezahlt dafür. Ja. Ihr Schwager Robert Molzahn muss ein beachtlicher Typ gewesen sein. Sehr dynamisch. Ein Schürzenjäger. Und knallhart im Geschäft, wenn es drauf ankam. Ich möchte lieber nicht wissen, wie viel krumme Dinger da gelaufen sind. Hassen Sie ihn? Das wäre mir zu banal. Meinen Sie nicht, dass er auch so etwas wie ein Idealist gewesen sein könnte? Er war schließlich jahrelang Präsident eines renommierten Handballvereins, des HBV 09. Ja, der HBV, das war ihm schon wichtig. Das weiß jeder. Aber warum wohl? Das bringt Prestige und ist gut fürs Geschäft. Beziehungen. Was glauben Sie, warum Firmenchefs Präsidenten von Sportvereinen werden? Sind Sie neidisch? Ja. Einfach Realist. Und Ihre Schwester Britta, wie stehen Sie zu der? Britta ist 3 Jahre jünger als ich. Seit sie da ist, war ich ziemlich abgemeldet. Bei meiner Mutter. Das habe ich ja schon gesagt. Seit sie auch noch den Molzahn geheiratet hat, habe ich praktisch keine Schwester mehr. Was ist mit Ihrer Mutter? Tja, meine Mutter. Die große alte Dame der Familie. Wissen Sie, über die möchte ich lieber gar nichts weiter sagen. Sie hat dir noch aber geholfen. Meine Mutter ist meine Mutter. Bemühen Sie sich nicht. Und was ist mit dem Alibi? Also, das reicht jetzt aber. Wollen Sie nicht gehen? Guten Abend, Herr Staatsanwalt. Ja, guten Abend. Sie wünschen? Wir haben schon mal miteinander zu tun gehabt. Möller ist mein Name. Kriminalhauptkommissar Möller. Aber ja, natürlich, Herr Möller. Tut mir leid, wenn ich störe. Nein, nein, Sie stören mich überhaupt nicht. Ich bin sowieso allein und habe gerade nur Musik gehört. Kommen Sie doch herein. Danke, Herr Staatsanwalt. Lassen Sie bitte den Staatsanwalt weg. Seit 3 Tagen bin ich pensioniert. Und außerdem sind wir ja sozusagen alte Bekannte. Also bitte einfach nur Brenner. Gut, Herr Brenner. Aber Staatsanwalt sind Sie für mich immer noch. Na ja, man kann das nicht ablegen wie einen alten Hut. Wie wär's mit einem Glas Rotwein? Danke, nein, Sie wissen ja, Dienst ist Dienst. Ach, Sie sind dienstlich hier? Und was will die Kripo von einem ausgedienten Staatsanwalt? Ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um den Mordfall Bodenfeld. Das war doch Ihr Fall. Sie haben die Anklage vertreten gegen Thomas Bodenfeld. Wegen Mordes an seinem Schwager Robert Molzahn. Bin ich nicht sehr schmeichelhaft. Leider endete mein Berufsleben mit dieser schmerzhaften Niederlage. Weil Thomas Bodenfeld freigesprochen worden ist? Ein Freispruch ist für Sie eine Niederlage. Nur wenn der Freispruch ein Fehlurteil ist. Ich bin jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass Thomas Bodenfeld es war, der Robert Molzahn erschossen hat. Sie haben auf lebenslange Haft plädiert. Für mich ist und bleibt Thomas Bodenfeld der Mörder. Aber jetzt erklären Sie mir doch bitte erstmal, was Sie mit dem Fall zu tun haben. Da hat doch ein anderer Kollege ermittelt. Richtig, aber der ist zum Bundeskriminalamt versetzt worden. Und nach dem Freispruch müssen wir ja noch mal ganz von vorne anfangen. Das ist jetzt meine Sache. Ich habe die Akten zwar gründlich studiert, aber mich interessiert Ihr persönlicher Eindruck, Herr Brenner. Akten sind doch nur Papier. Sehr wahr. Also, Robert Molzahn ist in seinem Büro erschossen worden, an einem Mittwochabend, nach Büroschluss. Die Gutachter meinen zwischen 17 und 18 Uhr. Ja, das ist mir bekannt. Die Zeugin Corinna Gallus, damals Sekretärin von Robert Molzahn, hat das Büro ziemlich genau um 17.30 Uhr verlassen. Robert Molzahn blieb allein zurück. Frau Gallus hatte ihr Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt. Sie hat sich ins Auto gesetzt, sich die Nase gepudert oder was Damen so zu tun pflegen und in ihrer Handtasche die Zigaretten gesucht und nicht gefunden. Dann hat sie gesehen, wie der Schwager ihres Chefs, Thomas Bodenfeld, um die Ecke kam. Sie hat beobachtet, wie er in das Gebäude der Firma Bodenfeld gegangen ist. Vorher hat er an der Tür geläutet und dann etwas in die Gegensprechanlage gesagt. Was Frau Gallus in ihrem Auto natürlich nicht hören konnte. Hm. Und sie hat ihn genau erkannt? Ja, das hat sie vor Gericht beeidet. Absolut überzeugend. Passt ja auch dazu, dass Robert Molzahn seinen Mörder offensichtlich ohne weiteres hereingelassen hat. Er muss ihn gekannt haben. Ja, es spricht einiges dafür. Thomas Bodenfeld hatte außerdem ein klassisches Motiv. Seine Frau Katrin betrog ihn mit Robert Molzahn, seinem Schwager. Das hatte er ein paar Wochen zuvor erfahren. Er hat seiner Frau gegenüber sogar schon einmal ausdrücklich gedroht, seinen Schwager zu erschießen. Seine Frau war kurz danach aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Eifersucht, ein starkes Motiv. Aber Ihr Mörder Thomas Bodenfeld hatte ein Alibi. Dass ich nicht lache. Ein Alibi. Seine Mutter hat behauptet, ihr Sohn sei am Tattag bei ihr gewesen. Von kurz vor 5 bis kurz nach 8. Seine Mutter. Ja, sie hat das als Zeugin vor Gericht bestätigt. Ich kenne Ihre Mutter nicht, Herr Möller. Ich weiß nur, dass meine Mutter jeden Meineid geleistet hätte, wenn sie mich dadurch vor einer Verurteilung wegen Mordes hätte retten können. Eine ziemlich durchsichtige Gefälligkeitsaussage. Klar widerlegt durch die Aussage von Corinna Gallus. Es stand Aussage gegen Aussage. Richtig. Auf der einen Seite eine Mutter, die ihrem Sohn helfen will. Auf der anderen Seite eine Corinna Gallus, die nicht den geringsten Grund hatte, Thomas Bodenfeld zu belasten. Das Gericht hat gemeint, Frau Gallus könnte sich geirrt haben. Möglicherweise eine Verwechslung. Das Gericht hat sich die Sache zu leicht gemacht. Frau Gallus ist sehr hart vernommen worden, vor allem durch die Verteidiger. Sie hat jeden Irrtum mit Sicherheit ausgeschlossen. Und die Mutter? Ach Gott, die hat einfach das heruntergebetet, was ihrem Sohn helfen konnte, auswendig gelernt. Sie haben mich doch nach meinem persönlichen Eindruck gefragt. Man muss Zeugen hören und sehen, nicht nur die Worte. Bewiesen ist immer bloß das, wovon das Gericht überzeugt ist. Und da kommt es eben auf den Gesamteindruck an. Immerhin ging es darum, dass der Schwiegersohn von Elfriede Bodenfeld ermordet worden ist. Der Mann ihrer Tochter Britta, mit dem sie sich gut verstanden haben soll. Britta ist ihr Lieblingskind. Warum sollte Elfriede Bodenfeld den Mörder schützen? Weil er ihr Sohn ist. Und wenn er dreimal das schwarze Schaf der Familie ist. Hatten Sie denn schon die Ehre, die Bekanntschaft der Dame zu machen? Nein, bis jetzt noch nicht. Aber Sie wissen über die Familie Bescheid. Ich weiß, dass die Familie Bodenfeld zu den reichsten und prominentesten der Stadt gehört. Ja. Wissen Sie, der Name Bodenfeld, das ist etwas. Es gibt weit und breit kaum etwas Vornehmeres. Da darf es keinen Makel geben, keinen Flecken. Es darf einfach nicht sein, dass ein Bodenfeld als Mörder verurteilt wird. Familienehre steht bei den Bodenfelds sehr hoch im Kurs. Und noch etwas. Der Ehemann einer gebürtigen Bodenfeld, nämlich Robert Molzahn, treibt mit der Ehefrau eines Bodenfeld, nämlich Katrin Bodenfeld, ungeniert Ehebruch. Wenn dann der betrogene Thomas Bodenfeld seinen Schwager erschießt, na ja, irgendwie hat er dann vielleicht auch die Familienehre verteidigt. Verstehen Sie, was ich meine? Right or wrong, my family. Leider hat sich das Gericht mit solchen Überlegungen zu wenig befasst. Und gerade da liegt doch die Kunst der Beweisführung. Für mich ist Thomas Bodenfeld ein Mörder. Wenn ich daran denke, dass dieser Mann frei rumläuft, wird mir ganz anders. Einer, der die Todesstrafe verdient hätte. Die Todesstrafe? Schon gut, ich weiß, die Todesstrafe ist längst abgeschafft bei uns. Steht jedenfalls im Grundgesetz. Aber ich bin immer dafür gewesen, die Todesstrafe bei Mord wieder einzuführen. Meine persönliche Meinung. Das wäre ja ein Rückfall in die Barbarei. Ich bitte Sie, es gab und gibt die Todesstrafe bei hochzivilisierten Völkern. Vielleicht ist sie sogar humaner als ein Leben hinter Gittern. Eine gewagte Behauptung, Herr Staatsanwalt. Da kann man ja von Glück sagen, dass Sie bereits in den Ruhestand versetzt worden Wie? Sind. Ich beantrage die Vertagung der Debatte. Möller, Kriminalpolizei. Frau Gallus? Die Polizei? Ja. Bin ich vorhin zu schnell gefahren? Das weiß ich nicht. Sie müssen meinen Aufzug entschuldigen, aber ich komme gerade vom Training. Spielen Sie Handball? Wie kommen Sie denn darauf? Nein, nur mein tägliches Krafttraining. Frau Gallus, es geht um eine ernste Sache. Und warum? Ich muss Sie noch einmal in der Mordsache Robert Moltzahn befragen. Oh. Sie wissen ja sicher, dass die Ermittlungen nach dem Freispruch von Thomas Bodenfeld wieder aufgenommen werden mussten. Aha, ja, ich verstehe. Hier steht, dass Sie am fraglichen Tag das Büro gegen 17.30 Uhr verlassen haben. Wenn mich nicht alles täuscht, saßen Sie, bevor Sie losfuhren, noch einen Augenblick im Auto und schminkten sich. Als Sie nach Ihren Zigaretten suchten, konnten Sie beobachten, dass Thomas Bodenfeld das Gebäude der Firma betrat. Stimmt das so? Ja, genau. Wie lange hatten Sie damals schon für Robert Moltzahn gearbeitet? Gut 2 Jahre müssen das gewesen sein. Vorher habe ich ja noch gekellnert. Ach, Sie sind gar nicht gelernte Sekretärin. Nein. Wie konnten Sie dann gleich die Sekretärin des Chefs werden? Ich bin durch eine Empfehlung zu Herrn Moltzahn gekommen. Darf man erfahren? Aber natürlich, ich habe nichts zu verbergen. Mein Onkel Engelbert ist ein alter Freund von Robert Moltzahn. Oder besser, er war es. Engelbert Gallus. Nein, Ohlrogge. Aha. Engelbert Ohlrogge. Engelbert Ohlrogge. Außerdem habe ich mich wirklich sehr schnell zurechtgefunden. Ich liebe alte Dinge, wissen Sie? Aha. Und jetzt? Ich meine, sind Sie bei Bodenfeld geblieben? Leider nein. Die Seniorchefin. Naja, mit älteren Frauen habe ich öfter Probleme. Tut mir leid, dass ich Sie in dieser Sache noch mal belästigen muss, Frau Bodenfeld. Das lässt sich ja nun mal nicht ändern. Stimmt. Nachdem Ihr Mann Thomas Bodenfeld freigesprochen worden ist, müssen wir in diesem Fall neu ermitteln. Das ist jetzt meine Aufgabe. Was halten Sie von diesem Freispruch, Herr Möller? Jedenfalls ist er eine Tatsache. Hm. Und wenn das ein Fehlurteil ist? Ein Justizirrtum? Dann gibt es vielleicht ein Wiederaufnahmeverfahren gegen Ihren Mann. Aber das ist eine schwierige Sache. An dem Abend, als Robert Moltzahn erschossen worden ist, da waren Sie bei seiner Frau? Ja, ich war bei Britta. Wir hatten uns verabredet. In der Moltzahn-Villa am Rosenhügel, das haben Sie und Britta Moltzahn ausgesagt. Ja. Sie hatten ein Verhältnis mit Robert Moltzahn. Sie wollten sich scheiden lassen und hatten sich schon von ihrem Mann getrennt. Herr Moltzahn wollte sich ihretwegen auch scheiden lassen und Sie heiraten. Und dann besuchen Sie seine Frau? Ausgerechnet an dem Abend? Das war natürlich reiner Zufall. Wie hätten wir das wissen sollen? Ich habe mich mit Britta verabredet, weil ich in aller Offenheit mit ihr sprechen wollte. Von Frau zu Frau. Ja, war sie denn so ohne weiteres damit einverstanden? Wo denken Sie hin? Bei meinem ersten Anruf hat sie sofort aufgelegt. Beim zweiten Mal hat sie mir zugehört. Sie hat gesagt, sie würde darüber nachdenken. Dann hat sie mich angerufen. Ja, und wir haben uns verabredet. Mussten Sie nicht damit rechnen, dass Robert Moltzahn nach Hause kommen würde? Oder wusste er von diesem Treffen? Nein, das wusste er nicht. Wir haben uns um 5 Uhr getroffen. Robert kam ja nie vor 7. In den Akten steht, Sie sind bis 9 geblieben. Ja. Ja, es war wirklich ein gutes Gespräch. Wir haben uns erstaunlich gut verstanden und waren uns auch schnell einig, dass Scheidung die einzig vernünftige Lösung war. Und weshalb sind Sie dann noch bis 9 geblieben? Wissen Sie das nicht aus den Akten? Wir haben auf Robert gewartet. Wir wollten es ihm erzählen. Über die Einzelheiten hätten wir natürlich noch reden müssen, auch mit Robert. Das war ja klar. Ach, Sie wollten das Gespräch noch am selben Abend fortsetzen? Ja. Mit Robert Molzahn? Ja, das hatten wir vor. Aha. Was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht bis 9 Uhr? Wir haben alles Mögliche besprochen. Britta hat was zu essen gemacht und dann haben wir 2 oder 3 Gläser Wein getrunken. Und außer Ihnen war niemand im Haus? Nein, Britas Hausdame war verreist. Das hat sie bestätigt. Ungefähr um 7 hat Britta versucht, Robert in der Firma anzurufen. Aber er war nicht mehr da. Dachten wir. Ja, da war er schon nicht mehr am Leben. Haben Sie sich keine Sorgen gemacht, als er nicht nach Hause kam? Wir haben gedacht, vielleicht ist er mit einem Geschäftsfreund zum Essen. Sowas kam bei ihm durchaus vor. Ohne seine Frau zu benachrichtigen? Robert hat Britta schon lange nicht mehr angerufen, wenn er abends nicht nach Hause kam. Wenn er bei mir war, rief er Britta ja schließlich auch nicht an. Auch nicht, wenn er die ganze Nacht wegblieb? Auch dann nicht. Diese Ehe existierte doch nur noch auf dem Papier. Alles Fassade. Die beiden hätten sich längst scheiden lassen sollen. Aber wie das so ist. Gewohnheit, Bequemlichkeit, Trägheit und so weiter. Und wie lange ging das schon mit Ihnen und Ihrem Schwager Robert Molzahn? Was meinen Sie damit? Wann wir das erste Mal miteinander geschlafen haben? Nein, das interessiert mich nicht. Ich meine, seit wann haben Sie an Scheidung gedacht? Tja, das muss so etwa 3 oder 4 Wochen vor Roberts Tod gewesen sein. Haben Sie darüber auch mit Ihrem Schwager gesprochen? Ja, sicher. In letzter Zeit sogar ziemlich oft. Es war für ihn trotz allem kein leichter Entschluss. Sie müssen bedenken, es betraf ja auch seine Stellung in der Firma. Das war übrigens sein größtes Problem. Und was ist jetzt mit Ihrer Ehe? Soviel ich weiß, sind Sie immer noch mit Thomas Bodenfeld verheiratet. Sie denken, jetzt, wo die Taube auf dem Dach weg ist, behalte ich den Spatzen in der Hand? Naja, also... Irrtum, Herr Kommissar. Mein Anwalt wird nächste Woche die Scheidungsklage einreichen. Mein Mann, wie soll ich sagen, er war mit Abstand die größte Enttäuschung in meinem Leben. Mein Gott, was hätte der aus sich machen können? Bei der Familie. Und er verpulvert das ganze Geld und stellt sich in einen Zeitungsladen. Ersparen Sie mir bitte die Einzelheiten. Guten Tag, Herr Bodenfeld. Sie? Was soll das denn bedeuten? Ich sehe, Sie erkennen mich sofort wieder. Herr Brenner, Ihr Auftritt vor Gericht reicht mir. Sie haben versucht, mich lebenslänglich hinter Gitter zu bringen. Jetzt stehen Sie hier vor meiner Wohnungstür. Was soll das? Sind Sie nicht pensioniert? Ich möchte Ihnen einen privaten Besuch abstatten, Herr Bodenfeld. Sind Sie dann von allen guten Geistern verlassen? Verschwinden Sie gefälligst! Herr Bodenfeld, das im Gerichtssaal, das war dienstlich. Ich möchte mich mal ganz zwanglos mit Ihnen unterhalten. Sozusagen von Mensch zu Mensch. So ein Blödsinn. Warum denn nicht? Ich sage Ihnen mal besser nicht, was ich möchte. Herr Bodenfeld. Herr Brenner! Ich habe die Nase voll von Ihnen. Könnten Sie das bitte endlich kapieren? Vielleicht wäre das doch für Sie auch ganz interessant. Ein ganz entspanntes Gespräch. Den Gefallen könnten Sie mir doch wirklich tun. Erstens ist das Quatsch und zweitens passt es mir jetzt sowieso nicht. Gut, das ist was anderes. Wenn es Ihnen jetzt nicht passt, in Ordnung, ist klar. Dann komme ich wieder. Ich habe Zeit. Sie werden meine Gründe schon auch verstehen. Ihre Gründe interessieren mich nicht. Guten Tag, Herr! Wie war Ihr Name? Ohlrogge? Ja. Vielleicht sagt Ihnen mein Vorname was, Frau Bodenfeld? Engelbert. Das gibt's ja nicht so oft. Engelbert Ohlrogge. Vielleicht hat Ihr Schwiegersohn meinen Namen mal genannt? Ja, ich erinnere mich nicht, dass Robert von einem Engelbert Ohlrogge gesprochen hat. Wahrscheinlich wissen Sie, dass Robert seit einem Jahr tot ist. Ja, ich habe davon gehört. Robert und ich, wir haben früher mal zusammen Handball gespielt. Ach, ja, vermutlich beim HBV. Wir sind sogar mal ziemlich gute Freunde gewesen. Aber das ist nun schon lange her. Trotzdem, als Robert vor 9 Jahren Vereinspräsident beim HBV geworden ist, da habe ich mich richtig für ihn gefreut. Ja, der Robert Molzahn und der HBV 09, das ist eine Geschichte. Robert wollte ja mit dem Verein unbedingt in die erste Liga. Sein Traum. Leider hat das ja nicht mehr geklappt. Schade, schade. Bitte, Herr Ohlrogge, kommen Sie zur Sache. Ich habe nicht viel Zeit. Seit Robert nicht mehr da ist, kümmere ich mich um die Firma. Wenn Sie also ein ernsthaftes Anliegen haben... Ich will Ihnen das erklären, Frau Bodenfeld. In den letzten Jahren habe ich Robert kaum gesehen. Da war er viel zu beschäftigt. Die Firma und der HBV. Aber einmal, da hat er mich besucht. Ungefähr vor 2 Jahren. Da hat er mich angerufen und sich mit mir verabredet. Bei mir in der Wohnung ist er gewesen. Hat nicht lange gedauert. Robert hat mir gesagt, er braucht jemand, auf den er sich verlassen kann, der aber nichts mit seiner Familie zu tun hat. Er hat gemeint, ich bin der richtige Mann dafür, wegen unserer alten Freundschaft. Sie können es aber spannend machen, Herr Ohlrogge. Einen verschlossenen Umschlag hat er mir gegeben, zur Aufbewahrung, an einem sicheren Platz, streng vertraulich. Sehr interessant. Entschuldigen Sie, ich mach's kurz. Ja, bitte? Frau Elfriede Bodenfeld. Ja, wer ist denn da? Brenner. Brenner? Staatsanwalt Brenner, ich möchte mit Ihnen reden. Reden? Worüber? Können Sie sich das nicht denken? Nein. Über Ihre Zeugenaussage, das Alibi. Was soll das, Herr Brenner? Ich habe mit Ihnen nichts mehr zu besprechen. Bitte hören Sie, es ist sehr wichtig. Ich lehne es ab, noch ein Wort mit Ihnen zu wechseln. Bitte merken Sie sich das, ein für alle Mal. Zu einer Unverschämtheit. Brenner? Der Staatsanwalt? Was wissen Sie denn? Bitte erzählen Sie weiter von Ihrem Umschlag. Robert hat mir nicht gesagt, was in dem Umschlag ist. Er hat bloß gesagt, wenn ihm was passiert, soll ich den Umschlag 1 Jahr nach seinem Tod beim Erbschaftsgericht abgeben. Und warum machen Sie das nicht, wenn Robert es Ihnen aufgetragen hat? Ich wollte erst mit Ihnen sprechen. Weil Robert gesagt hat, das ist so eine Art Bombe. Bombe? Natürlich keine richtige. Aber er hat gesagt, die Bombe soll 1 Jahr nach seinem Tod sozusagen hochgehen. Ach ja. Und wo ist die Bombe jetzt? Immer noch bei mir. Ich denke, Sie wollen mir sagen, was in dem Umschlag ist. Ein Testament. Ja, aber Robert hat ein Testament hinterlassen, in dem er Britta, seine Frau, als Alleinerbin eingesetzt hat, meine Tochter. Naja, da müsste man das Datum wissen. Das von Ihrem und das von meinem Testament. Robert hat es vor 9 Jahren gemacht, vom Notar ausgefertigt und beglaubigt. Soviel ich weiß, gilt immer das mit dem letzten Datum. Und das wäre meins. Und was steht drin in diesem dubiosen Testament? Ganz einfach. Da steht drin, Alleinerbe ist der HBV 09. Sonst gibt's bloß den Pflichtteil. Der Handballverein? Wundert Sie das? Mich überhaupt nicht. Mit der Erbschaft soll der HBV in die erste Liga aufsteigen. Steht auch drin. Das war eben immer noch sein Traum. Was möchten Sie, Herr Ohlrogge? Sie sind doch bei den Bodenfels das Familienoberhaupt. Ja. Und da dachte ich, Sie wollten vielleicht mein Testament kaufen. Dann könnte ich mir den Weg zum Gericht sparen. Für sagen wir mal 500.000 Mark. Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Überlegen Sie es sich und rufen Sie mich an. Ich warte bis übermorgen und keinen Tag länger. Sie untersuchen also jetzt den Mord an meinem Mann? Ja, Frau Molzon. Nachdem Ihr Bruder Thomas Bodenfeld freigesprochen worden ist, müssen wir in dieser Sache von neuem ermitteln. Ich weiß, was Sie bei Ihren Vernehmungen gesagt haben. Wir brauchen nicht alles zu wiederholen. Es ist Ihnen wohl klar, dass ich in einer sehr zwiespältigen Situation bin. Übrigens, genau wie meine Schwägerin Katrin. Einerseits halten wir es für wahrscheinlich, dass mein Bruder Thomas der Mörder ist. Andererseits, Sie wissen, was meine Mutter ausgesagt hat? Das Alibi. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Das möchte ich behalten. Ich verstehe. Vielleicht können Sie mir noch mal kurz das Gespräch schildern, das Sie an dem Abend mit Ihrer Schwägerin Katrin hatten, als Ihr Mann erschossen worden ist. Wann und wie lange war Ihre Schwägerin bei Ihnen? Sie ist um 5 gekommen und bis 9 geblieben. Sie werden sich vorstellen können, dass mich das zumindest einige Überwindung gekostet hat. War es ein gutes Gespräch? Ja, ein überraschend gutes. Es ist uns gelungen, sehr verständnisvoll miteinander umzugehen. Wir haben uns beide bemüht, eine Lösung der Vernunft zu finden. Das ist uns gelungen. Die Alternative wäre gewesen Kampfscheidung und Familienkrieg. Das wollten wir beide nicht. Ich habe vor diesem Gespräch einige Tage gründlich nachgedacht. Und ich hatte mich entschlossen, ganz nüchtern meine wirklichen Interessen zu wahren. Welche waren das? Meine Ehe mit Robert war längst ein Scherbenhaufen. Nicht nur das. Ich habe unter dieser Ehe gelitten. Weil ich erkennen musste, dass ich einen Mann geheiratet hatte. Wie soll ich sagen? Einen kalten, skrupellosen Egoisten. Robert hat mich nie geliebt. Diese Ehe mit mir, das war bei ihm pure Berechnung. Er wollte Chef der Firma Bodenfeld werden. Reich und prominent, das war alles. War es das erste Mal, dass Ihr Mann Sie betrogen hat? Leider nein. Robert war generell dem weiblichen Geschlecht gegenüber nicht gerade abgeneigt. Er war charmant und sah gut aus. Mit seiner Sekretärin, Corinna Gallus, lief da auch was? Kann sein oder auch nicht. Ich habe dem schon gar keine Beachtung mehr geschenkt nach all den Jahren. Der Mann war eine große Enttäuschung für mich. Ihre Schwägerin hat diesen Mann geliebt. Ein großes Wort. Liebe. Nein, Herr Möller, das glaube ich nicht. Katrin fand meinen Mann ja vielleicht ganz interessant und eindrucksvoll. Katrin hat gedacht, wenn sie meinen Mann kriegt, hat sie das Große losgezogen. Ich habe sie in dem Glauben gelassen. Das war besser für mich. Übrigens habe ich vor diesem Treffen mit meiner Mutter gesprochen. Sie hat mich beschworen, an den Ruf der Familie zu denken. Meine Mutter ist in diesem Punkt sehr empfindlich. Keine schmutzige Wäsche waschen, hat sie gesagt. Und kein Streit um Geld. Der Name Bodenfeld müsse unter allen Umständen sauber bleiben. Ich glaube, dafür wäre meiner Mutter jedes Mittel recht. Sie sagen, Ihr Bruder Thomas ist eine Niete. Sie trauen ihm aber zu, dass er Ihren Mann ermordet hat. Ich verachte meinen Bruder. Er schadet der Familie. Seine Lebensweise ist einfach unmöglich. So darf ein Bodenfeld sich nicht verhalten. Ich kann nur darüber staunen, dass meine Mutter ihn noch nicht ganz aufgegeben hat. Sie findet ihn auch unmöglich. Aber den Kontakt zu ihm hält sie aufrecht. Ob ich ihm den Mord zutraue, das spielt doch gar keine Rolle mehr. Sie sagten eben, Ihrer Mutter wäre jedes Mittel recht, wenn es um die Familienehre geht. Auch ein Meineid? Sie denken an das Alibi? Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Besitzen Sie eine Schusswaffe? Nein. Oder sonst jemand in Ihrer Familie? Mein Vater hatte früher einen Trommelrevolver. Ein Colt, glaube ich. Aha. Aber ich habe keine Ahnung, wo der geblieben ist. Entschuldigen Sie. Natürlich. Ja, Molzern? Britta? Mutter? Britta, ich muss mit dir sprechen. Gibt es was Wichtiges? Ja, ich hatte gerade Besuch an Herr Ohlrogge, Engelbert Ohlrogge. Sagt dir der Name was? Ohlrogge? Ja. Nein, ich glaube nicht. Kenne ich nicht. Hör mal. Mach dich auf eine Überraschung gefasst. Das ist leider keine gute Nachricht. Ich fürchte, wir müssen investieren in ein Dokument, das er besitzt. Wie? Er hat mir ein Testament zum Kauf angeboten. Und das soll jünger sein als deins, mein Schatz. Hör mal, ich habe auch gerade Besuch von der Kriminalpolizei. Ein Herr Möller. Hat er etwa nach Vaters Revolver gefragt? Ja. Und ich habe nur gesagt, dass er früher mal einen hatte. Den gibt es aber schon lange nicht mehr. Ja, gut. Benimmt sich dieser Polizist anständig? Ja. Gut, dann machen wir weiter. Ja, Mutter, bis bald. Bis bald, adieu. Auch einen Sherry, Herr Möller? Danke, nein. Sie wissen ja, Dienst ist Dienst. Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich verstehe das nicht. Was soll denn das bedeuten? Ein Testament kaufen? Erpressung, Frau Molzern. Erpressung. Gefunden habe, Onkelchen. Corinna, bist du verrückt? Man sollte uns doch nicht zusammen sehen. Du wirst nicht glauben, wer heute bei mir aufgekreuzt ist. Etwa die Bullen. Das hat ja gerade noch gefehlt. Sie fangen wieder an wegen Robert. Ich musste ihnen sogar von dir erzählen. Was? Na ja, dass du mir den Job beschafft hast. War das jetzt schlimm? Ach was, in 2 Tagen sind wir sowieso verduftet. Bis dahin wird das alte Schrapnell schon die Klappe halten. Hat er denn die Koffer gesehen? Nein, im Schlafzimmer war er nicht. Was regst du dich dann auf? Den Bodenfeld steht sowieso das Wasser bis zum Hals. Und jetzt machst du, dass du verschwindest. Wir sehen uns übermorgen in Schönefeld. Einmal die Zeit, bitte. Die Zeit? Hübscher Laden, Herr Bodenfeld. Das darf doch nicht wahr sein. Sie schon wieder, Herr Brenner? Ich habe Ihnen neulich doch klipp und klar gesagt, ich habe die Nase voll von Ihnen. Ich komme immer wieder, Herr Bodenfeld. Sie werden mich nicht los. Ich kann nicht begreifen, was Sie noch von mir wollen. Die Zeit. Und ein privates Gespräch, ganz zwanglos, unter 4 Augen. Was ist denn schon dabei? Blöde Idee. Ich habe zu tun. Und ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Ich kann Sie nicht zwingen. Aber was ist das kleinere Übel für Sie? Dass ich immer wieder komme? Oder dass Sie ein einziges Mal mit mir reden? Also gut, das kleinere Übel. Fangen Sie an und fassen Sie sich kurz. Ich bin kein Staatsanwalt mehr, wie Sie wissen. Aber ich habe 35 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. In einem Beruf, in dem man ständig auf der Suche nach der Wahrheit ist. Für mich jedenfalls war es so. Manchmal findet man die Wahrheit und manchmal auch nicht, aber man verfolgt ihre Fährte. Man jagt sie. Wie ein scheues Wild. 35 Jahre. Warum erzählen Sie mir das? Das ist Ihr Problem, interessiert mich nicht. In diesem Beruf hat man schlaflose Nächte, schwere Träume. Wenn man den Beruf ernst nimmt, so wie ich, da werden die Nerven strapaziert. Ich bin ein sensibler Mensch. Für mich war das nie einfach nur so ein Job. Ich habe mich voll damit identifiziert. Ihre Zeit läuft, Herr Brenner. Sie sollen Verständnis für mich haben. Ohne Verständnis geht es nicht, Herr Bodenfeld. Warum? Lassen Sie doch endlich die Katze aus dem Sack. Sie sind mein letzter Fall gewesen. Und kein kleiner Fisch, nicht wahr? Ein Mordfall. Man hat in einem Leben als Staatsanwalt nicht so viele Mordfälle. Bei mir sind es 16 gewesen. Ich kann mich an jeden einzelnen genau erinnern. Und Sie sind unter meinen Mordfällen der Einzige, in dem es einen Freispruch gegeben hat, obwohl ich einen Schuldspruch beantragt hatte. Der Einzige. Und das in meinem letzten Fall. Das mag ja sein, Herr Brenner, aber damit müssen Sie nun mal leben. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dazu komme. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Wie komme ich dazu, Ihnen zu helfen? Ich bin davon überzeugt, dass Sie Robert Molzahn erschossen haben. Es würde mir sehr helfen, wenn Sie wenigstens unter vier Augen zugeben würden, dass ich recht habe. Was für eine absurde Idee. Sie glauben, Sie können mich reinlegen. Lächerlich ist das. Sagen Sie mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ich Robert Molzahn nicht umgebracht habe. So einfach ist das. Sie lügen immer noch. Ich habe Ihre Frage beantwortet. Oh nein, so kommen Sie mir nicht davon. Sie sind ein Mörder. Verschwinden Sie! Wenn es nach mir ginge, müsste man Sie hängen. Das wäre die verdiente Strafe. Sie verlassen sofort mein Geschäft. Sofort, sage ich! Haben Sie schon mal was von Hausfriedensbruch gehört? Ich wollte nur eine Zeitung kaufen. Raus mit Ihnen! Ich gehe. Aber glauben Sie nicht, dass der Fall damit erledigt ist. Ja, hallo? Wo bleibst du so lange? Beinahe hätte ich schon aufgelegt. Ich musste erst noch einen Brenner rausschmeißen, liebe Mutter. Brenner? Den Staatsanwalt? Ja, ein unangenehmer Zeitgenosse. Warum bist du so dumm, ihn reinzulassen? Bei mir hat er das nicht geschafft. Meine Tür steht offen. Ich habe einen Laden. Was wollte er denn? Mich reinlegen. Unter vier Augen sollte ich mal so nebenbei ein privates Geständnis ablegen. Und? Was hast du gesagt? Mutter... Durch diese Geschichte ruinierst du mir noch die ganze Familie. Die Bodenfels sind bald erledigt. Mutter, tu mir noch den einen Gefallen. Wenn sie dich jetzt auch noch mal befragen, sag bitte dasselbe wie damals vor Gericht, dass ich an diesem Abend bei dir war. Kundschaft, ich muss auflegen. Mir reicht es ohnehin. Frau Gallus, tut mir leid, wenn ich Sie noch mal stören muss. Ich hoffe, das ist jetzt doch wirklich das letzte Mal. Davon gehe ich aus. Mir ist einiges noch nicht ganz klar. Ich muss noch einmal Ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob ich etwas für Sie tun kann. Ich denke schon. Sie kannten Herrn Molzahn doch ganz gut. Ich meine, Sie haben einander jeden Tag gesehen, wenn man so von morgens bis abends... Herr Molzahn war mein Chef? Ja, ich weiß. Aber ist Ihnen aufgefallen, dass er depressiv war? Ich meine, halten Sie es für möglich, dass Herr Molzahn Selbstmord begangen hat? Nein, sowas hätte Robert nie getan. So ein lebenslustiger Mann. Ach, Sie waren per Du? Ja, wenn Sie so wollen. Warum haben Sie diesen Sachverhalt der Polizei verschwiegen? Ich dachte, das wäre nicht wichtig. Etwa genauso unwichtig wie die Tatsache, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Onkel Engelbert Ohlrogge versucht haben, die Familie Bodenfeld zu erpressen? Aber das stimmt nicht. Sie sind ja ganz aufgeregt. Möchten Sie eine Zigarette? Nein, danke. Ich rauche nicht. Wie? Seit wann? Schon immer. Noch nie. Ich lebe gesund. Ach. Wirklich? Ihr Wunsch ist erfüllt, Herr Brenner. Ich habe den Mörder dingfest gemacht. Mein Kompliment, Herr Kommissar. Ich hab's ja schon immer gewusst. Dann kann ich mich ja in Zukunft beruhigt meinen Rosen widmen. Haben Sie dieses wunderbare Exemplar von Schwarzer Madonna gesehen? Nein, Sie missverstehen mich, Herr Staatsanwalt. Aber lassen Sie doch den Staatsanwalt beiseite. Brenner, einfach nur Brenner. Trotzdem Einspruch. Wie? Ihr Mörder ist nicht mein Mörder. Nanu. Mit dem Tatmotiv hatten Sie allerdings recht. Eifersucht. Menschenkenntnis bringt der Beruf eo ipso mit sich, also von sich aus. Ihre Hauptbelastungszeugin Corinna Gallus hat gestanden. Sie hat Robert Molzahn erschossen. Ach. Denn sie war seine Geliebte, bevor Katrin Bodenfeld auftauchte. Ihre Zeugenaussage war keine Beobachtung, sondern Produkt ihrer Fantasie. In Wahrheit hat sie ihn nach Feierabend im Büro ermordet. Mit dem Revolver von Bodenfeld Senior, den Molzahn in seiner Schreibtischschublade hatte. Und Thomas Bodenfeld, den Sie so gerne hängen sehen wollten, ist unschuldig. Außerdem hat Corinna Gallus mit ihrem Onkel, einem gewissen Engelbert Ohlrogge, versucht, die Bodenfeld-Erben zu erpressen, mit einem fingierten Testament. Sie musste noch nicht einmal die Unterschrift fälschen, als seine ehemalige Sekretärin. Wie meinen Sie das? Sie braucht ihm doch nur ein paar Briefbogen mehr in die Unterschriftenmappe zu mogeln, so für alle Fälle. Die Unterschrift auf dem gefälschten Testament war also echt. Bin mir nicht sicher, ob die Sachverständigen bei Gericht hinter diese Schliche gekommen wären. Starker Tobak, Herr Kommissar. Starker Tobak. Ja, Sie geben mir selbst mein nächstes Stichwort, Herr Brenner. Erinnern Sie sich noch, dass Sie mir neulich erzählten, Frau Gallus hätte in Ihrem Auto nach Zigaretten gesucht? Ja, und? Das hat sie unter Eid ausgesagt. Corinna Gallus ist aber Nichtraucherin. Und das nicht erst seit gestern, Herr Staatsanwalt. Schon immer. Brenners letzter Fall. Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott. Bearbeitung Beate Möller. Mit Henning Schlüter, Christian Brückner, Liselotte Rau, Wolfgang Kondrus, Helga Lehner, Eva Kröll, Dieter Kursawe, Viola Sauer. Regieassistenz Beatrix Ackers. Schnitt Annette Gudra. Ton Martin Eichberg. Regie Rainer Klute. Sie hörten eine Produktion von Deutschlandradio Berlin aus dem Jahr 1994.